der U-Bahn kreisen Sprüche und die Sprüche sind nicht neu. Vor 70 Jahren klang das ähnlich und war im Sinne der Partei. Und in den Kneipen erzählen sie Witze, brutale Witze und lachen kalt. Und sie beschließen, wer ihnen den Job klaut, wird vergast oder abgeknallt. Auf dem Schulhof spielen die Kinder Türke und Gendarm. Und in der Klasse, getrennt nach Rasse, im Geschichtsunterricht gähnen sie Lärm. Auf den Straßen und im Fußballstadion fangen sie wieder an zu schreien. Und dann schmeißen grölende Germanen-Gags Granaten in die Dönerbuden rein. Und viele sagen immer noch, so schlimm ist das doch wirklich nicht. Es ist auch hier weit und breit kein neues Drittes Reich in Sicht. Nein, sie brauchen keinen Führer. Nein, sie können's jetzt auch allein.